الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, bevor ich anfange, wer das Gebet verpasst hat, soll es einfach auf die Art und Weise nachholen, wie wir es gerade eben verrichtet haben. Und das Zuhören der Khutbah ist freiwillig. Wer also fortgeht, soll bitte leise fortgehen, dass wir inshallah ta'ala unsere Rede halten können. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala überliefert in seinem Musnad über den Sahabi An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu. Er sagte, wir saßen eines Tages in der Moschee mit dem Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam, oder in der Moschee des Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam. Und Al-Bashir selbst war eine Person, die nur gesprochen hat, wenn man ihn darum gebeten hat zu sprechen. Da kam ein Sahabi namens Abu Tha'laba und fragte, Bashir, Sohn von Sa'd, kennst du den Hadith des Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam über die Führer? Da sagte Hudhaifa, ich kenne seine Rede, die er gehalten hat. Daraufhin saß sich Abu Tha'laba hin und Hudhaifa fing an zu sprechen und sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, das Prophetentum wird sich unter euch für eine gewisse Zeit lang befinden. Dann wird Allah es fortnehmen, sobald er dies möchte. Danach wird das Kalifat unter euch verweilen nach dem Vorbild des Propheten. Und es wird so lange unter euch verweilen, solange Allah es will. Dann wird Allah es, sobald er will, fortnehmen. Und danach wird es bissige Reiche geben. Und sie werden so lange existieren, bis Allah sie fortnimmt. Und danach wird es zwanghafte Königreiche geben. Und es wird sie geben, solange Allah will, dass es sie gibt. Und danach nimmt er sie wieder fort. Und danach wird es ein Kalifat geben, nach dem Vorbild eines Propheten. In der Erläuterung zu Sahih Muslim ist geschrieben, eine Sache natürlich, wir alle wissen, dass das Prophetentum weggenommen worden ist mit dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber auch das Kalifat nach Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das er angekündigt hat, ist ebenfalls zu Ende. Und der Prophet selbst sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird 30 Jahre lang andauern. Und in der Tat, wenn man zusammenrechnet, das Kalifat von Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und ein paar Monate von Al-Hassan, dem Sohn von Ali, radiallahu ta'ala anhu, werden wir rechnen, dass es genau 30 Jahre sind. Und so war dies ein Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Imam Ahmad rahimahullah ta'ala überliefert uns einen weiteren Hadith über Sa'id ibn Jumhan rahimahullah, der uns folgenden Hadith über Safina, einem Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet. Safina war ein freigelassener Sklave des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sein Beiname war Abu Abdurrahman. Und das Seltsame an seinem Namen ist, und das werden wir gleich herausfinden, ist, dass Safina bedeutet auf Arabisch Schiff. Und normalerweise ein Mensch heißt nicht Schiff. Deswegen wird er auch gleich gefragt, warum er so heißt. Wie dem auch sei, Safina sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Kalifat in meiner Umma wird 30 Jahre lang bestehen. Danach wird es ein Königreich geben. Und genauso war es auch, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte Safina selbst, radiallahu ta'ala anhu, zähl nach. Zähl die Jahre des Kalifats von Abu Bakr, von Umar, von Uthman, von Ali. Und der Überlieferer Sa'id sagte, Ibn Jumhan, wir haben dann gerechnet und gesehen, dass es genau 30 Jahre waren. Und danach schaute ich unter die Jahre, die die Kalifen nach Ali, radiallahu ta'ala anhu, regiert haben. Und keiner von ihnen zusammengerechnet kam auf 30 Jahre. Dann fragte ich Safina, dann fragte man Safina, wieso heißt du eigentlich Safina? Was ist dein richtiger Name? Er sagte, ich werde euch meinen richtigen Namen nicht mitteilen. Denn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat mich Safina, das heißt Schiff, genannt. Und deswegen will ich euch nicht meinen richtigen Namen mitteilen. Er fragte, wieso wurdest du so genannt? Er sagte, eines Tages ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Gefährten hinausgezogen. Ihre Taschen und ihre Sachen, die sie dabei hatten, ihr Gepäck fiel ihnen schwer. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu mir, breite dein Kleid aus. Ich breitete es aus und dann haben sie ihr ganzes Gepäck in dieses Kleid gelegt und dann haben sie es auf meinen Rücken gelegt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, trag es, denn du bist ein Schiff. Daraufhin trug ich diese gesamten Gepäckstücke. Es waren an jenem Tag das Gepäck eines Kameles, sogar eines zweiten. Und hätte man mir an diesem Tag die Gepäckstücke von 7 Kamelen auferlegt, so wäre dies mir alles nicht schwer gefallen. Es sei denn, es könnte passieren, sagt er, dass das ein oder andere Stück runterfällt aus Platzmangel, aber aus Erschwernis wäre es mir nicht heruntergefallen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nach diesem Kalifat, gemäß dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wird es ein Reich geben, ein bissiges Reich geben. Und bissig gemeint ist, bildlich gesehen, als würde der Führer die Leute tatsächlich mit den Zähnen beißen und zwingen und unterdrücken und ähnliches. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, danach wird es ein zwanghaftes Reich geben. Und dieses zwanghafte Reich ist dasjenige, das wir in den meisten islamischen Ländern heutzutage erleben. Und das sind die wahren Worte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein zwanghaftes Reich deswegen, weil man uns Sachen aufgezwungen hat, Führer aufgezwungen hat, ohne das Einverständnis der Volksvertreter, ohne mit der Zufriedenheit der Volksvertreter und es herrscht unter ihnen Ungerechtigkeit und Unzufriedenheit und es spielt dabei keine Rolle, ob dieses Reich weitergegeben wird durch Erbschaft oder durch Überwältigung. Wenn wir, liebe Geschwister, solche Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam uns näher anschauen, merken wir klar und deutlich, dass das, was wir heutzutage erleben in dieser Epoche, in der wir uns jetzt gerade befinden, nichts anderes ist als die Realisierung dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala vor Urzeiten schon geschrieben und bestimmt hat. Und aus der Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala ergibt sich, dass er uns prüft, sind wir dankbar oder sind wir undankbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat das mit unseren Propheten wie Sulaiman alayhi salatu wassalam schon gemacht, nachdem er ihn mit Wohltaten, mit Ni'am überschüttet hat und ihm das und ihm den Thron von Belqis, der Königin von Saba, gebracht hat, da sagte er Sulaiman alayhi salatu wassalam, weil er gemerkt hat, dass es eine Prüfung ist von seinem Herrn, er sagte sinngemäß, das gehört zur Huld meines Herrn, damit er mich prüft, ob ich dankbar oder ob ich undankbar bin. Und das Gleiche hat Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Volk von Moses gemacht, alayhi salatu wassalam. Musa sagte zu seinem Volk, bittet Allah um Hilfe und seid standhaft, denn die Erde gehört Allah. Denn die Erde gehört Allah, er gibt sie zum Erbe, wem er will von seinen Dienern. Aber das gute Ende wird den Gottesfürchtigen zuteil werden. Sie sagten, uns ist Unheil widerfahren worden, bevor du zu uns gekommen bist und nachdem du zu uns gekommen bist. Daraufhin sagte Musa alaihi salatu wasalam, hoffentlich wird euer Herr euren Feind vernichten und euch zu Nachfolgern auf Erden machen, um zu sehen, wie ihr euch verhalten werdet, um zu sehen, was ihr tun werdet. Und das Gleiche hat Allah subhanahu wa ta'ala auch mit den Völkern nach Moses gemacht und mit den Völkern vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, wo er sagte im Koran al-Karim, sinngemäß übersetzt in Surat al-A'raf, wir haben bereits die Geschlechter, Entschuldigung, in Surat Yunus, wir haben bereits die Geschlechter vor euch vernichtet, als sie Unrecht taten, nämlich Schirk begangen. Und zwar spricht Allah in erster Linie die Leute aus Mekka an. Wir haben bereits die Geschlechter vor euch vernichtet, als sie Unrecht taten, als ihre Gesandten mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen und sie nicht glauben mochten. So vergelten wir dem übeltätigen Volk. Genauso wie wir mit ihnen umgegangen sind, gehen wir auch mit anderen Menschen vor, die unsere Propheten geleugnet haben. Hieraufhin haben wir euch nach ihnen zu Nachfolgern auf Erden gemacht. Hieraufhin haben wir euch Bewohner von Mekka zu Nachfolgern nach den anderen gemacht auf Erden, um zu schauen, wie ihr handeln werdet. Liebe Geschwister, nachdem wir diese Tatsachen kennengelernt haben im Buche Allahs und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, stellt sich die Frage, welchen Standpunkt nimmst du ein von dieser göttlichen Führung, von diesem göttlichen Plan, der durchgezogen wird? Ab dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis jetzt befinden wir uns in diesen Phasen, von denen der Prophet gesprochen hat sallallahu alaihi wasallam. Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, gibt dir Vermögen, damit er schaut, wie du handeln wirst mit diesem Vermögen. Ob du es ausgibst für die Zufriedenheit Allahs, indem du spendest oder halal Essen kaufst oder es in nützliches Wissen investierst oder ob du es im Gegenzug in Verschwendung investierst oder ob du damit Fernseher kaufst oder verreist auf verbotene Art und Weise. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir, liebe Schwester, einen Ehemann, um zu schauen, wie du handeln wirst. Bügelst du ihm seine Kleidung? Achtest du auf die Geheimnisse im Haushalt, sodass du sie nicht nach außen hin trägst? Achtest du darauf, dass du seine Sünden verdeckst? Achtest du auf die Sauberkeit in deinem eigenen Zuhause? Achtest du darauf, dass du ihn aufrufst zur Erfüllung der Pflichten Allahs gegenüber, wie zum Beispiel das Gebet in der Moschee, indem du ihn dazu anspornst und indem du ihn anspornst, die Verwandtschaftsbande zu pflegen? Oder bist du jemand, liebe Schwester, die ihre eigene Zeit verschwendet, indem sie sich unterhält stundenlang am Telefon oder über das Internet oder über das Handy heutzutage und sich verzettelt in üblen Gesprächen, in denen über andere Menschen schlecht gesprochen wird, wie Riba und Namima? Allah subhanahu wa ta'ala, lieber Bruder, gib dir eine Ehefrau, um zu schauen, wie du mit ihr umgehst. Gibst du dein Geld für sie in geziemender Art und Weise aus? Achtest du darauf, dass sie nicht gezwungen wird, andere Menschen anzubetteln? Verdeckst du ihre Fehler? Bist du jemand, der sie anspornt, den Hijab richtig zu tragen? Oder bist du jemand, der weiß, dass sie schwach ist und dass ihre Familie gar nicht bei ihr ist und deswegen engst du sie ein oder schlägst du sie sogar? Oder vielleicht bist du sogar ein Feind ihr gegenüber, wenn es um ihren Hijab oder um ihren Gesichtsschleier geht? Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir, lieber Bruder, ein Kind, um zu sehen, wie du mit diesem Kind umgehst. Wirst du es gemäß den islamischen Charakterzügen erziehen? Bringst du es ihm die arabische Sprache bei? Achtest du darauf, bewahrst du dieses Kind vor den Frevlern unter den Muslimen, noch bevor du es vor der List der Ungläubigen bewahrst? Oder gibst du dein Kind einfach ungläubigen Menschen in die Hand, im Kindergarten oder anderswo, damit es dieses Kind für dich erzieht, weil du keine Zeit für deine eigenen Kinder hast und beschäftigt bist und dadurch Allahs Gunsterweisung gegenüber undankbar bist? Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir zwei Eltern, ein Elternpaar gegeben, um zu schauen, wie gehst du mit diesen Eltern um? Bist du ihnen gegenüber gütig oder bist du ihnen gegenüber widerspenstig? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Gesundheit und Freizeit gegeben, um zu schauen, wie du mit diesen beiden Gunsterweisungen umgehst. Verbringst du deine Zeit mit deiner Familie im Hause Allahs oder vor dem Fernseher und vor den Nachrichten, die dir weder nützen noch schaden werden, eher schaden als nützen? Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir eine Arbeit, nachdem du lange danach gesucht hast, um zu schauen, wie gehst du damit um, wenn Allah dich prüft. Wirst du halal arbeiten oder wirst du haram arbeiten? Achtest du darauf, dass du den Verboten aus dem Weg gehst oder nicht? Wahrlich, Allah azza wa jal hat uns allen, liebe Geschwister, eine Moschee gegeben, damit wir schauen, damit Allah sieht, wie wir mit unserer eigenen Moschee umgehen. Beten wir in dieser Moschee, spenden wir für diese Moschee, achten wir auf die Sauberkeit dieser Moschee, reinigen wir sie von allen dreckigen Sachen und besonders von den üblen Charaktereigenschaften, erziehen wir unsere Kinder in dieser, unserer eigenen Moschee, oder treten wir zu kurz, oder machen wir zu wenig, was unsere eigene Moschee angeht, und investieren keine Zeit darin, kein Vermögen darin, keine Mühe für diese Moschee, und manchmal nur weil der oder dies, der eine oder der andere irgendetwas gesagt hat, was dich verletzt hat, ist dein Ikhlas für Allah Azza wa Jal so schwach, dass du gleich aufgibst. Wahrlich, Allah Azza wa Jal, er hat dich recht geleitet und dir deine, die Religion Allah Subhanahu wa Ta'ala ans Herz geht, um zu schauen, wie du mit dieser Religion umgehst. Bist du ein Botschafter des Islam, so dass wenn ein Ungläubiger dich sieht, sieht er das Licht des Islams in deinem Gesicht, um danach zu fragen, um ebenfalls diese Glückseligkeit in diesseits noch vor dem Jenseits zu erlangen? Oder bist du, lieber Bruder, jemand, der in einer Firma arbeitet und sich versucht, an seinen nicht-muslimischen Arbeitskollegen anzupassen, zu lachen, wie sie lachen, Witze zu machen, wie sie Witze machen, und du hast zwei Gesichter, ein Gesicht des gläubigen, gottesfürchtigen in der Moschee und das andere Gesicht, das du hast, wenn du unter den anderen Menschen bist. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ansur man nasar ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. اللهم انصر إخواننا في مصر. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. وانصر إخواننا في بورما. وانصر إخواننا في فلسطين وفي كل بقع الأرض يا رب العالمين. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass unsere Religion, ich meine damit unsere Auslegung unserer Religion, rechtschaffen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu gläubigen Menschen machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass unser Diesseits ein Weg zu unserem Paradies ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass der beste Tag derjenige Tag ist, an dem wir Allah azza wa jal antreffen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem Menschen zum Sieg verhelfen, der dem Islam zum Sieg verhilft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala im Stich lassen jeden Menschen, der die Muslime und den Islam im Stich verlässt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen erniedrigen, der die Muslime erniedrigt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Syrien beistehen, unseren Geschwistern in Ägypten beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Afghanistan beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Burma beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Philistin beistehen. Und auf der gesamten Welt, überall, wo die Muslime versuchen, liebe Geschwister, nichts anderes zu erlangen, als ihre eigene religiöse Freiheit, als ihre eigene religiöse Freiheit und nicht die satanische, von denen viele andere Menschen reden, die jede Freiheit beinhaltet, außer der Freiheit der Muslime. Liebe Geschwister, die Heuchler und diejenigen, die Säkularisten und alle anderen Menschen, die nichts mit dem Islam zu tun haben, sie sind keine Muslime. Auch Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Kopf der Heuchler zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er kam auch und sagte, ich bin Muslim und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und er bezeugte, dass er ein Muslim ist und schwor. Allah sagte am Anfang von Surat al-Munafiqun, die ganze Surah ist abgesandt worden wegen einem Ereignis von diesen Menschen. Allah sagte sinngemäß, wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist. Allah sagt, Allah weiß selbst, dass du der Gesandte Allahs bist. Allah aber bezeugt, dass die Heuchler Lügner sind. Und Abdullah ibn Ubay ibn Salul und seine Nachkommenschaft, die es bis zur heutigen Zeit gibt an Säkularisten und ähnliches, das sind diejenigen Menschen, liebe Geschwister, die in der untersten Stelle der Hölle sein werden, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran Karim mit beigebracht hat. Denn, liebe Geschwister, der Muslim, wie der Prophet selbst sagte, sallallahu alaihi wasallam, der wahre Muslim ist derjenige Muslim, vor dessen Aussagen und Taten die Muslime sicher sind. Der wahre Muslim ist der Muslim, vor dessen Aussagen und Taten die Muslime sicher sind. Wie kann ein Muslim sicher sein, wenn ein anderer Mensch zu einem anderen Gesetz außer dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala aufruft? Wie kann ein Muslim sicher sein vor jemandem, der zu satanischen Freiheiten aufruft, zu Freiheiten, die alle Freiheiten beinhalten, alle tierischen Instinkte, außer der Freiheit der muslimischen religiösen Freiheit? Liebe Geschwister, jemand, der zu solchen Sachen aufruft, ist ein Heuchler und hat mit dem Islam nichts zu tun. Und wir sagen uns von ihm los. Und der Islam und die Muslime fühlen sich nicht vor ihm sicher. Vor ihm sicher fühlen sich nur die Menschen, die seinesgleichen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Eid zu einem Eid für alle Muslime auf der Welt machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen unser Fasten am gestrigen Tag annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden alle vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass das insha'Allah ta'ala ein besserer Eid ist als der Eid letztes Jahr. Und möge Allah dafür sorgen, dass der Eid im kommenden Jahr ein besserer Eid ist als der Eid dieses Jahr. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Liebe Geschwister, ein gutes letztes Wort für die Geschwister, für die Allah subhanahu wa ta'ala den Allah subhanahu wa ta'ala genügend Vermögen gegeben hat, ist eine Sunna unseres Gesandten sallallahu alaihi wasallam, an diesem Tag natürlich ein Opfer zu leisten, am ersten Tag, am Eid-Tag, und wenn man nicht kann, dann am zweiten Tag oder am dritten Tag oder am vierten Tag. Das heißt, heute ist Dienstag, kannst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Freitag. Bis Freitag, bevor die Sonne untergeht, diesen vier Tagen ist es eine Sunna, dass du ein Opfer darlegst für Allah subhanahu wa ta'ala. Dabei sagst du Bismillahi wallahu akbar, und das muss ein Muslim durchführen. Du darfst nicht einem Kafir sagen, dass er für dich dein Opfer leistet. Und dann außerdem, dieses Tier, wenn es ein Schaf ist, muss mindestens ein ganzes Jahr alt sein. Und wenn du keins findest, das ein Jahr ist, darf es auch weniger als ein Jahr alt sein. Es darf aber es muss mindestens 6 Monate alt sein. Also wenn du ein Jahr findest, musst du ein Jahr machen. Auch wenn 2, auch wenn 3 Jahre. Was gibt manche Geschwister, die fangen an zu philosophieren. Und sie sagen, ja, das Ältere, das Fleisch ist nicht gut und weiß nicht was. Und ist teuer oder was. Ist egal, lieber Bruder. Du machst es für Allah Azza wa Jal. Allah sagte, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَالُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah wird weder euer Blut, das Blut erreichen von diesen Opfertieren, noch das Fleisch, sondern die Gottesfurcht wird euch erreichen. Die Gottesfurcht ist, dass du genau das Tier auswählst, was Allah von dir will. Und es darf natürlich auch kein krankes Tier sein und kein behindertes Tier sein, kein gebrochenes Bein, kein blindes Tier. Es muss ein gesundes Schaf sein. Wie gesagt, ein Jahr. Und wenn es nicht gibt, dann mindestens 6 Monate alt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann ist es eine Sünde, dass man es verteilt. Wenn du sagst, ich habe Angst, ich kann nicht so viel aufbewahren, zerteile das Fleisch und verschenke es an deine Nachbarn. Verschenke es an die Muslime. Verschenke es an, mach ein Essen heute und lade deine Nachbarn und deine Verwandten ein. Und schon wirst du es los. Möge Allah von euch allen annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.